Einen wunderschönen guten Tag. Was ist die Salzmine? Bin ich von allen guten Geistern verlassen? Und was soll das Ganze überhaupt? Das alles und noch viel mehr erfahrt ihr in Rant Nummer 3. In meinem letzten Video hat mein Bruder ja zum Anfang angekündigt, dass er, Schlomo und ich uns zusammengesetzt haben und ich die Idee vorgetragen habe, dass wir zusammen einen Podcast machen, der aus der Idee heraus entstanden ist, dass in den letzten Patreon-Livestream ich und Kameramann mir meiner Meinung nach zu oft einer Meinung gewesen sind und ich mir überlegt hatte, mit wem man wohl kontroverse Punkte besprechen kann. Und da ist mir natürlich direkt Schlomo eingefallen, weil der ja schon ziemlich für Turbulenzen sorgt und halt auch nicht immer meiner Meinung ist. Anders als zum Beispiel der junge Herr, der gerade meine Kamera hält. Also haben wir uns hingesetzt und eigentlich mehr oder weniger spontan innerhalb von 24 Stunden das Ganze aufgezogen. Danke an der Stelle übrigens an Gehirnwerber, die uns da bei den Grafiken außerordentlich weitergeholfen hat. Auch bei den Grafiken von Kameramann und Bleilo, die ihr schon im letzten Video gesehen habt. Danke nochmal an der Stelle. Jedenfalls ist es relativ spontan entstanden und wir hatten dann auch unseren ersten Gast. In meinen Augen ein sehr guter Gast eigentlich für so einen Start von einem Podcast, nämlich den Martin Sellner. Ich hatte eigentlich auch schon damit gerechnet, dass es so ein bisschen Wellen schlägt, ehrlich gesagt. Aber bestimmte Teile meiner Zuschauerschaft scheinen auf jeden Fall mich jetzt schon zu verurteilen, dass ich mich überhaupt mit den jungen Herren hinsetze und mit ihm rede. Und das ist auf jeden Fall etwas, was meiner Vorstellung von Gesprächskultur und Diskurs komplett widerspricht, wenn ich jemanden aus einem bestimmten politischen Lager alleine aus Prinzip ausschließe. Im Prinzip wird ja auch oft darüber geredet, dass diese Livestreams, die wir in der Vergangenheit gemacht haben, oft etwas Circle-Jerk-artiges hatten, weil sich halt im Prinzip auch wirklich alle einer Meinung gewesen sind, mehr oder weniger immer. Ich weiß nicht, wie oft ich noch Prinzip sagen möchte, aber das Karten war bestimmt so zurecht, dass das schon passt. Das wäre auch schon aufgefallen. Und teilweise gibt es da wirklich eine Schnittmenge von Leuten, die sich damals darüber aufgeregt haben, dass das Ganze so ein bisschen Circle-Jerk-mäßig gewesen ist. Und aber auch darüber, dass ich jetzt jemanden aus einem anderen politischen Lager zu Gast habe. Und ganz ehrlich gesagt ist das schon was, was ich nicht wirklich nachvollziehen kann, weil ich das Ganze auch ein bisschen widersprüchlich finde. Gerade in dem Zusammenhang, wenn man davon redet, dass man aus seiner Filterblase ausbrechen möchte, sich neuen Gesprächspartnern stellt und einfach auch Diskurs vielleicht mit der Gegenseite sucht. Dann wurde teilweise so argumentiert, dass ich jemand Rechten eine Bühne gebe, obwohl eigentlich offensichtlich sein sollte, dass Martin Sellner eine viel höhere Reichweite hat als ich und eigentlich so gesehen eher mir eine Bühne gibt. Und im Prinzip, schon wieder Prinzip. Und letztendlich, selbst wenn man eine große Bühne gibt, ist es halt nun mal so, dass dann auf dieser Bühne halt die Argumente ausgetauscht werden und auch vielleicht ein ganz normales Gespräch stattfindet. Und ich finde auf jeden Fall nicht, dass das irgendwas Verwerfliches in sich birgt. Dabei muss man auch ganz klar erwähnen, dass eine Gesprächsteilnahme nicht automatisch eine Zustimmung zu den Positionen ist. Auch wenn ich allen Ernstes im Discord gelesen habe, dass ich mich wohl nicht wundern brauche, dass ich zum Beispiel von diesem einen Block in eine rechte Ecke gedrängt werde, wenn ich mich mit Leuten wie Martin Sellner zusammensetze. Und da ist schon so ein bisschen, haben meine Augen angefangen zu rollen. Ich weiß nicht, ob man das jetzt hier durch die Maske unbedingt durchsieht, aber ich tue mein Bestes. Also darf ich mich jetzt nur mit Leuten unterhalten, mit denen ich einer Meinung bin? Meinungsaustausch 2018. Mal ganz davon abgesehen, dass natürlich der Blog-Eintrag entstanden ist, bevor ich irgendwas irgendwie mit Martin Sellner zu tun hatte. Aber ich denke mal, wenn man so argumentiert, ist die Logik eh direkt aus dem Fenster gesprungen, wenn wir an der Stelle mal ehrlich zueinander sind. Mir ist natürlich klar, dass das für mich auch so ein bisschen Neuland ist, aber das ist halt auch genau das, was ich wollte. Und dann wurde mir tatsächlich von mehreren Leuten gesagt, dass Martin Sellner ja ein rhetorischer Gott sei, ich mich da nicht einlullen lassen soll oder ähnliches. Und ich bin auf jeden Fall ein bisschen gerührt, aber ich glaube, dass man sich nicht so wirklich da Sorgen um mich machen soll. Und selbst wenn ich irgendwie schlecht in den Livestream abschneiden sollte, dann klingt zwar ein bisschen Phrasendreschereimäßig, aber es ist dann schon so, dass man aus Fehlern lernt. Und ich öffne mich da auch ganz bewusst, sag ich mal, neuen Herausforderungen, auch einem neuen Publikum und einem ganz anderen Setup, in dem ich einfach, so ist das langfristig geplant, in dem ich einfach da wirklich verschiedenste Leute reinhole und mich auch einfach mit denen unterhalte. Ich verlasse da sozusagen meine Comfortzone aus meinem bisherigen Umfeld, wage was Neues und ich glaube auch, dass ich dabei was dazulernen werde. dass mich das insgesamt gesehen offener werden lässt, ich keine Scheuklappen aufhabe und vielleicht auch einfach, weil er halt rhetorisch geschickt ist und gut reden kann, meine Nachfragen oder meine Einstellungen auch ein bisschen mehr hin und her auf Gegenwehr stoßen, um das mal so auszudrücken. Was im Prinzip ja auch genau das ist, warum wir den Stream in der ersten Folge so machen. Das gleiche gilt natürlich übrigens auch für mich und Shlomo. Ich meine, ich habe mich schon tagelang tatsächlich mit ihm gestritten und jetzt wird das Ganze einfach eher auf einer offenen Bühne gemacht. Und für mich ist das einfach genauso, wie ich mir das vorstelle, dass man sich halt zusammen streiten kann, unterschiedlicher Meinung sein kann, aber dann trotzdem zusammen da sitzt und nicht irgendwie denkt, nee, der ist rechts oder sogar, was weiß ich, nee, der ist rechtsextrem, mit denen rede ich nicht. Das ist für mich auf jeden Fall schon wieder eine weitere Phrase, aber es ist nun mal echt so, lieber mit Menschen reden, statt über Menschen reden. Ich wüsste echt gern, wo da genau die Grenze gezogen wird, ab wann ich mit jemandem reden darf und ab wann ich mit jemandem nicht reden darf. Da ist auch so ein bisschen, das Wort Useful Idiots klang da öfter mal im Raum an. Und ganz ehrlich, ich finde, da sollte man auf jeden Fall erstmal den Stream abwarten, bevor man solche Vorverurteilungen trifft. Und ich frage mich eigentlich auch, ob die gleichen Leute so viel Sorge vor diesem Stream hätten, wenn ich einen Stream mit Susie Grime gemacht hätte, die übrigens auch ein willkommener Streamgast wäre. Ich frage mich, ob die Leute da auch Angst hätten, dass ich mich von ihr einlullen lasse oder dass ich mit ihr d'accord gehe. Ich meine, ich frage mich tatsächlich, warum manche Leute wirklich wollen, dass so ein Gespräch nicht zustande kommt oder dass man denjenigen, den dann einfach komplett fertig macht oder Angst hat, dass man sich zu gut mit ihm versteht. Also, ich meine, ich verliere da so ein bisschen die Kontenance, wenn ich daran denke, aber ganz ehrlich, so ein bisschen, ich meine, das Grundkonzept von den Dingen war einfach, dass wir wirklich einen Diskurs wollen, einen offenen, ehrlichen Diskurs, der vielleicht auch teilweise hart ist, aber es nicht so sein soll, dass drei Leute auf einen Gast rumhacken, sondern wir auch untereinander reden und der Gast einfach auch mit einbezogen wird, unter Umständen anhand von irgendwelchen Artikeln oder ähnlichen Sachen. Und ganz ehrlich, in der Vergangenheit ist es teilweise aufgekommen, als wollten wir bestimmte Gäste nicht da haben. Aber in dem Fall kann ich auf jeden Fall für Kameramann Shlomo und mich sprechen, dass wir auch einen Raik Anders, Moritz Neumeier, einen Elliot Tender oder eine Susie Grime gerne da hätten und wir auch mit denen genauso umgehen würden wie mit irgendeinem anderen Gast und nicht dann einfach von vornherein übertrieben feindselig an die Sache rangehen würden. Wir würden natürlich die Sachen ansprechen, aber die anderen haben dann auch eine faire Chance wirklich, sich dazu zu äußern und wie gesagt, wir wollen da eher ein Umfeld schaffen, in dem genau diese Art von Gespräch möglich ist. Vorbehaltlos, ohne Samthandschuhe, aber auch nicht extra gehässig. Und ich meine, genau deswegen ist ja zum Beispiel auch Kameramann da, ich bin da, Shlomo ist da, wir können uns dann auch gegenseitig zurückhalten und genau das ist ja auch das Gute an diesem Gastgeber-Trio, dass es da zumindest untereinander eine gegenseitige Kontrolle und Gewaltenteilung gibt, um das mal so auszudrücken. Aber halt auch kein Meinungskonsens. Im Zuge der Kritik, die ich mir dazu durchgelesen habe, ist übrigens noch ein Punkt aufgetaucht, den ich ein bisschen merkwürdig fand, dass das immer noch so im Raum steht. Und zwar, dass es angeblich eierlos wäre, dass Martin Sellner wirklich der Einzige in dem Stream ist, der sein Gesicht zeigt. So, ich meine, ich habe jetzt eben erläutert, was der Sinn von diesem Stream sein soll. Und im Prinzip erinnert mich das ein bisschen an von vor ein paar Jahren, als Susie Grimes mir genau das Gleiche gesagt hat, dass ich erstmal die Eier haben soll, um meine Maske abzuziehen, was doch eigentlich inhaltlich überhaupt keine Rolle für den Inhalt meiner Argumente spielt. Inhalt. Meiner Meinung nach kann das jeder mit der Anonymität so halten, wie er möchte. Und dann sitzt er halt im Zweifelsfall Martin alleine vor der Webcam. Das war ihnen sicher auch schon klar und das trägt im Prinzip auch nicht wirklich zur Qualität des Streams bei. Letztendlich kann man sagen, dass das ein Marktplatz der Ideen ist und nicht ein Marktplatz der Gesichter. Die Ironie, dass derjenige sein Gesicht auch nicht zeigt, lasse ich an der Stelle einfach mal aus. Gab's noch irgendwas? Ach ja, Syrien wird zerbombt und die Welt geht unter. Das kann ich so nicht sagen, aber ich denke mal, ich habe das Wichtige an der Stelle abgehakt. Also Freunde, wir sehen uns morgen in der Salzmine. Macht's gut, ich freue mich auf euch und ihr könnt natürlich auch weiterhin Kritik äußern, auch zu dem Stream. Ich bin sicher, wir können es nicht allen recht machen. Wahrscheinlich wird es einigen zu hart sein, einigen zu weich sein. Aber ich hoffe, es wird so oder so zumindest gute Unterhaltung werden. Und wenn es Kritik gibt, dann könnt ihr die auch gerne weiterhin äußern. Und ich muss noch Schilder hochhalten. An dieser Stelle ist es wieder Zeit, mich bei meinen neuen Patrons zu bedanken. Neu dazugekommen sind diesen Monat Myka, wo sich das Blatt hoffentlich irgendwie Richtung Kamera dreht. Ich habe den Namen auf jeden Fall super aufgeschrieben. Black Snake und Lukas, der mir gerade die Sicht versperrt. Vielen Dank für eure Unterstützung und natürlich auch an alle anderen Patrons, auch die, die namentlich nicht genannt werden wollen. Wir sehen uns auf Discord oder im nächsten Livestream. Bis dahin, bleibt logisch.